Deutschlandfunk, das Feature. Es braucht viel Zeit, ein Genie zu sein. Man muss so viel herumsitzen und nichts tun, wirklich nichts tun. Ich bin ich, weil mein kleiner Hund mich kennt. Die Schriftstellerin Gertrude Stein. Feature von Oliver Sturm. If I told him, would he like it? Would he like it if I told him? Would he like it? Would Napoleon? Would Napoleon? Would he like it? I was at the University of California in Berkeley at the time she lectured there. Ich war an der University of California, als sie dort las. Wir schrieben uns damals schon seit 2 oder 3 Jahren. I was terrified to meet her. Robert Haas. She was handsomely dressed in a suit. A tweed skirt and a tweed top. Sie war gut gekleidet und trug ein Kostüm aus Tweed. Natürlich grauer Tweed, passend zu ihrem grauen Haar. Sie marschierte auf die Bühne hinunter, setzte ihre Brille auf und las. Began to read. And so shutters shut and so shutters shut and shutters and so. And so shutters shut and so and also and also and so and so and also. Sure, she encompassed the audience, you know. She encompassed them and one felt it. Sie hüllte ihre Zuhörerschaft ein. There was the warmth of the voice. There was the. Da war die Wärme ihrer Stimme. Surprise that she was not an eccentric. Und die Überraschung, dass sie keine Exzentrikerin war. Sah man mal davon ab, dass sie Wollstrümpfe, flache Schuhe und einen Kurzhaarschnitt trug. Aber daran hatte man sich bald gewöhnt. Meditation. Now actively repeat it all. Now actively repeat it all. Now actively repeat it all. Immer von Anfang an war für mich alles Leben wiederholen. Das ist nun eine Beschreibung meines Gefühls. Wie ich schon sagte, dem Wiederholen zuzuhören ist oft ärgerlich. Immer ist Wiederholen das ganze Leben. Alles in einem Wesen wiederholt sich immer. Dem Wiederholen zuzuhören gibt mir mehr und mehr vollständiges Verstehen. Jeder wird langsam zu einem Ganzen für mich. Jeder wird langsam zu einem Ganzen in mir. Bald also beginnt es in meinen Ohren und Augen und Gefühlen zu tönen. Das Wiederholen, das immer aus jedem herauskommt, das sie ausmacht, das dann langsam aus jedem von ihnen einen Ganzen macht. Wiederholen wird dann langsam bei einem, der es in sich hat, Wiederholen zu lieben, als natürliches Sein zu haben, wird zu einem vollen Klang, der all das Sein in jedem offenbart, das ein solcher je kennt. Beautiful voice. Beautiful voice. I think it's that her own voice was inside of everything. You know, her own voice was so rich. In allem war ihre Stimme. I think she wrote to her own rhythm. Sie schrieb in ihrem eigenen that rhythm Rhythmus. Was a rich rhythm, much affected by her voice. Es war ein voller Rhythmus, der wesentlich von der Stimme getragen war. Contralto, ich glaube, sie hörte ihre Stimme in ihren Worten. And I think that she heard her voice in her words. And he and he and he and he and he and as he and as he and he. Als Gertrude Stein Ende des 19. Jahrhunderts in Harvard bei William James Philosophie und Psychologie studierte, führte sie psychologische Tests mit College-Studenten durch, zu denen unter anderem auch Versuche mit automatischem Schreiben gehörten. Gertrude Stein hatte nie unbewusste Reaktion und war nie ein geeignetes Medium für automatisches Schreiben. Einer der Studenten am psychologischen Seminar führte eine Reihe von Versuchen durch, die sich mit der Beeinflussung des Unterbewusstseins befassten. Als er das Ergebnis seiner Versuche vorlas, erklärte er gleich zu Anfang, dass er bei einer der Versuchspersonen keinerlei Resultate habe erzielen können. Um wen handelt es sich? Fragte James. Um Miss Stein, erwiderte der Student. That part of the process of writing for her. Ein Teil ihres Schreibprozesses war die dem Schreiben vorausgehende Meditation, wo sie sich auf Ideen konzentrierte, Ideen und Bilder fixierte. And she meditates on them, frees ideas and images from the usual associations. Edward Burns. That this is locked in her mind. And that once she begins, even if it's hesitated, oft wusste sie nicht, wie sie beginnen sollte. Doch hatte sie erst einmal begonnen, dann stand das, worüber sie meditiert hatte, vor ihr. I think there is the piece that she's composing, that she has meditated about. And occasionally into that gelegentlich kommen die Störungen des täglichen Lebens dazwischen, die dann wieder Bestandteil des Textes werden. Part of Die Idee der Komposition entstand vorher im Prozess der Meditation. The idea of the composition is meditated beforehand, so that it's not automatic writing. Deshalb ist es nicht automatisches Schreiben. Mein ganzes Frühwerk war ein genaues Zuhören, wie alle Leute ihre Geschichte erzählen. Und ich bekam die Idee, die witzigerweise die gleiche ist wie die Idee des Kinos. Das Kino läuft nach dem gleichen Prinzip. Jedes Bild ist nur eine unendliche Kleinigkeit verschieden von dem davor. Family living can go on existing. Very many are remembering this thing, are remembering that family living can go on existing. Damals plante sie ihr langes Buch The Making of Americans, kämpfte mit ihren Sätzen, diesen langen Sätzen, die so exakt gebaut werden mussten. Sätze, nicht nur Worte, sind Gertrude Steins lebenslange Leidenschaft gewesen. Und damals hatte sie es sich also angewöhnt, mit ihrer Arbeit abends um 11 anzufangen und bis in die Morgendämmerung hineinzuarbeiten. Steins 1000-Seiten-Buch The Making of Americans begann als der Roman einer Familie, mehr oder weniger unverhüllt ihrer eigenen Familie, und war im Stil zunächst konventionell. Im Verlauf des Schreibens aber setzt sich eine Art wissenschaftliche Unterscheidungswut durch, eine auf die Spitze getriebene Genauigkeit bei der Unterscheidung von Charaktertypen. Die Sätze werden immer länger, schrauben sich in Wiederholungen, Variationen und Permutationen aus der alten Romanform heraus und bauen sich wie Wellen zu einem Klang auf. Beim Versuch, eine Geschichte der Welt zu machen, hatte ich hier die Idee, das Leben von jedem Einzelnen, der möglicherweise auf der Welt leben könnte, zu beschreiben. Ich machte endlose Diagramme von allen menschlichen Wesen, beobachtete Leute vom Fenster aus und so weiter, bis ich jeden Typus menschlichen Seins beschreiben konnte, der möglicherweise auf der Erde lebte. Schneide den ganzen Raum in 24 Räume und dann ist da eine gelbe Farbe. Da ist sie, aber man riecht sie. Sie wird dann hingetan, wo sie ist, und nichts gestohlen. Der Fotograf Alfred Stieglitz berichtete von Gertrudes Anfangszeit in Paris, als sie gerade mit Schreiben begonnen hatte und mit ihrem Bruder Leo eine Atelierwohnung in der Rue de Fleury teilte, dass sie stundenlang nur da saß und nichts sagte. Nie habe er jemanden gesehen, der so still dagesessen hätte, ohne zu sprechen. Ihre Beziehung zu ihrem Bruder Leo prägte sie stark, denn sie waren sich sehr nah. Brenda Wineapple. Sie waren eine Kernfamilie. Leos Kunstinteresse, seine Sammlerleidenschaft, seine Begeisterung für die Avantgarde und ästhetische Theorie war für die Entwicklung ihrer eigenen Ästhetik von größter Wichtigkeit. Natürlich sieht man, dass das Bild fertig ist, pflegte Elfie Mora, ein alter Hausfreund, den anderen amerikanischen Malern zu erklären, die herkamen und unsicher dreinschauten. Man sieht es daran, dass es eingerahmt ist, denn kein Mensch würde auf die Idee kommen und eine Leinwand einrahmen, wenn das Bild noch nicht fertig ist. ...1905 begann sie, Cézannes Porträt von Madame Cézanne gegenübersitzend, mit der Arbeit an Three Lives. Im selben Jahr kaufen Gertrude und Leo den ersten Matisse. Kurz darauf, Junges Mädchen mit Blumenkorb von Picasso. Gertrude Stein sucht im Schreiben etwas dem Kubismus Verwandtes. Sie gibt die Zentralperspektive auf, indem sie den Sätzen den Zusammenhang einer nacherzählbaren Geschichte entzieht und die Wörter aus der Hierarchie des Satzgefüges befreit. Sie beschreibt ein Ding, ohne es abzubilden. Das heißt, ohne es direkt zu benennen. Cézanne stellte sich die Sache so vor, dass in einer Komposition ein Ding genauso wichtig wie ein anderes Ding war. Jeder Teil ist so wichtig wie das Ganze. Und das beeindruckte mich ungeheuer. Und ich war in diesem Moment mehr an Komposition interessiert, diesem Hintergrund eines Wörtersystems, auf das ich bei meinem Lesen gekommen war. Miss Stein saß neben dem Ofen in einem entzückenden Stuhl mit hoher Rückenlehne und ließ friedlich ihre Beine baumeln, was sie sich angewöhnt hatte. Und wenn einer von den vielen Besuchern auf sie zukam, um sie etwas zu fragen, erhob sie sich und erwiderte meistens auf Französisch: Im Moment nicht. 1906 saß Gertrude Stein Pablo Picasso Modell. Es entstand daraus die für sie wichtigste künstlerische Beziehung und eine lebenslange Freundschaft. Er schenkte mir das Bild und darauf war ich. Für mich bin ich es. Und es ist das einzige Bild von mir, das für mich immer ich ist. In no way do I think that she imitated Picasso in that sense. Ich glaube nicht, dass sie Picasso imitiert hat. Was sie bei ihm fand, war eher die Freiheit, mit der er den Stil wechselte und in neue Bereiche aufbrach. I would bet you 100% that it was Picasso who freed her. Ganz sicher war es Picasso, der sie offen gemacht hat für ihre Experimente mit der englischen Sprache. Das war nicht Imitation, sondern Erfindung. Sie musste erfinden, was sie mit Sätzen und Absätzen machen konnte. Dann geschah Folgendes. Langsam, und in gewisser Hinsicht war das nicht erstaunlich, aber langsam wusste ich, dass ich ein Genie war. Und war soweit, und ich sagte nichts, aber ich war nah daran zu beginnen, etwas zu sagen. Mein Bruder begann etwas zu sagen, und er sagte Folgendes. Er sagte nicht, die Sache sei es, ich sei es. Wenn ich nicht da wäre, um da zu sein mit dem, was ich tat, dann wäre das, was ich tat, nicht das, was es war. She was very much aware of her own value. Bruce Kellner. She believed implicitly. Sie war sich ihrer Bedeutung sehr bewusst. Think of Homer, think denkt of an die Bibel, think of the Bible, denkt an Homer und an mich. And she wasn't kidding. Das war kein Witz. Das wesentliche Denken in der Literatur des 20. Jahrhunderts hat eine Frau the gedacht. Only really original thinking in the 20th century has been done by a woman. Mit anderen Worten, wenn niemand mich wirklich kannte, dann wären die Dinge, die ich tat, nicht das, was sie sind. Er sagte das nicht zu mir, aber er sagte es so, dass es auf mich zutraf. Es beunruhigte mich nicht, und da es mich nicht beunruhigte, wusste ich, dass es nicht stimmte. Und ein wenig wusste auch er, da es mich nicht beunruhigte, dass es nicht stimmte. Aber es zerstörte ihn für mich, und es zerstörte mich für ihn. He thought her writing was nonsense, but then of course he couldn't follow Picasso into cubism either. Leo betrachtete ihre Texte als Unsinn. Aber er war ja auch nicht imstande, Picasso zu folgen. Was für ein Verlust für die Kunst, sagte er über den frühen Kubismus. Leo sagte nein. He said no. Aber Gertrude brauchte jemanden, der ja sagte. And Gertrude needed und somebody Alice gab ihm yes, das. And Alice certainly said it. Within a year, I also had gone, and I had come to Paris. There I went to see Mrs. Stein, who had in the meantime returned to Paris. And there at her house I met Gertrude Stein. Ich lernte Gertrude Stein in ihrem Haus kennen. Ich bin in meinem Leben nur dreimal einem Genie begegnet, aber jedes Mal läutete eine Glocke in mir. Und ich habe mich nicht geirrt. Jedes Mal geschah es, bevor ihre Genialität allgemein anerkannt worden war. And I may say in each case, it was before there was any general recognition of the quality of genius in them. The three geniuses of whom I wish to speak are Gertrude Stein, Pablo Picasso and Alfred Whitehead. Die drei Genies, von denen ich spreche, sind Gertrude Stein, Pablo Picasso und Alfred Whitehead. Ich habe viele wichtige Personen getroffen, aber nur drei erstklassige Genies. Und jedes Mal ging bei mir die Glocke. Have I been mistaken? In this way, my new full life began. Neunzehnhundertneun zieht Alice B. Toklas in die Rue de Fleury ein. Leo zieht 1913 aus. Mit Ausnahme einer kurzen, zufälligen Begegnung im Pariser Straßenverkehr wird Gertrude ihren Bruder nie wiedersehen. Alice B. Toklas wurde für Gertrude Stein Ehefrau, Hausmädchen, Köchin, Sekretärin und Kopistin in eins. Es war die wohl schöpferischste Liebesbeziehung in der Literatur des 20. Jahrhunderts. It was a real marriage. Gertrude was the husband, Alice was the wife. Sometimes Gertrude was the baby. My love, I love, my love, I love, I love, my love. bless her. Her little finger and her big finger and her whole hand and all of her, bless her. I love my love, bless her, and the two little apples inside her, bless her, and the cow that comes out of her, bless her. I love my love, my love I love, bless her. These often began or ended with little notes. Die Manuskripte begannen oder endeten oft mit kleinen Notizen, die Gertrude und Alice austauschten, kleine Liebesbotschaften. They wrote little love notes. Alice Toklas thought she had Alice dachte, sie hätte alle vernichtet, aber einige gelangten doch nach Yale. Wenn sie gewusst hätten, dass sie jetzt veröffentlicht werden, wären sie schockiert gewesen. Sie waren sehr diskrete Menschen. Abweichung. My fingers are stiff, my love is strong. My baby is my darling, just ride along. God bless my baby, she is all to me. There is nobody anywhere but she. She is me, and I am she. And we are as happy can be. In den Manuskripten finden sich Stellen, wo ein Text in der Handschrift von Alice B. Toklas fortgesetzt wird. That means that Alice copied for her, from McCartney. Alice did not write. Alice copied. Ulla Dido. Alice hat für sie abgeschrieben. Sie schrieb nicht selbst. She wrote in part, not always. Gertrude Stein schrieb teilweise in kleine Notizbücher. Ich nenne sie Carnet. Wenn eine Idee kam, kritzelte sie oft an die Carnet. Das war oft der Anfang oder die Fortsetzung eines Textes. Und das wurde dann in das sogenannte Cahier übertragen, eines dieser französischen Schulhefte. Dies war dann das Manuskript. In der 1932 geschriebenen Autobiografie von Alice B. Toklas wird Gertrude Stein sich selbst aus der Perspektive von Alice als die potente Mother of Us All schildern, als das heiter ruhende Zentrum der Pariser Avantgarde. Wie jedes gute Buch schuf die Autobiografie seine eigene Realität und seine Figuren, die überzeugender waren als die wirklichen Figuren, deren Leben sie darstellen sollten. The autobiography of Alice B. Toklas is one of the most seductive books. Not because it's a lie, but because it is so carefully manufactured to present an image of Gertrude. Die Autobiografie von Alice B. Toklas ist ein sehr verführerisches Buch, weil es ein so sorgfältig gemachtes Bild von Gertrude präsentiert. Die Illustrationen zeigen Gertrude zum Beispiel an diesem riesigen Renaissance-Schreibtisch mit Tintenfass. Es wirkt alles so natürlich. In Wahrheit war es das genaue Gegenteil. Schreiben war für sie schwierig. Sie musste sich dazu zwingen. Force herself to write, and sometimes when she knows she has to write, and she can't. Manchmal, wenn sie Probleme mit dem Anfangen hatte, begann sie mit Fingerübungen, übersetzte beispielsweise die Bilder, die sie vorne auf ihren Schreibheften sah, in Worte. Into words, the images that she sees on these schoolchildren cahiers. Well, for one thing, she wrote. Sie schrieb regelmäßig, praktisch jeden Tag. Sie machte immer weiter, auch wenn es nicht gut lief. Und sie bestand darauf, alles zu vollenden, selbst wenn sie nicht besonders zufrieden damit war. Sie war absolut diszipliniert. Nicht flüchtig sein, nicht leger sein, nicht mal eben einen Monat frei nehmen. Sie hatte Probleme anzufangen. Aber das ist eben Vorbereitungszeit fürs Schreiben. Und nach dem, was wird anders nach dem, was anders wird, und was wird anders nach dem, und was wird anders und nach dem, und was wird anders nach dem? Es gibt Stellen, an denen sie schreibend auf der Stelle tritt, wie ein Jogger an der Ampel, darauf wartend, dass es weitergeht. What keeps her going, always and always, it's the resounding yes that Alice Toklas gave to her. Cookbooks have always intrigued and seduced me. Kochbücher haben mich schon immer verlockt. Als ich in der Küche noch herumstümperte, fesselten sie bereits meine Aufmerksamkeit. Genau wie es Gertrude Stein mit Kriminalgeschichten ging. Gertrude Stein. When we first began reading Dashiell Hammett, Gertrude Stein remarked, Als wir Dashiell Hammett lasen, bemerkte sie, dass modern an ihm sei, dass er seine Opfer schon um die Ecke gebracht hätte, wenn die Geschichten anfingen. In der Küche ist es nicht anders. Das erste Opfer war ein lebendiger Karpfen, der in einem Deckelkorb, aus dem es keinen drinnen gab, in meine Küche gelangte. Frühstück. Was ist eine zärtliche Zunge und Pfeffer und mehr Fisch als da ist, wenn Tränen, viele Tränen nötig sind? Die Zunge und der Lachs. Da ist nicht Lachs, wenn braun eine Farbe ist. Da ist Lachs, wenn man nicht der Meinung ist, ein früher Morgen wäre angenehmer. Da ist kein Lachs, da sind keine Teetassen. Da ist dieselbe Art Brei, wie er als Magentrost benutzt wird, von Esshoffnungen, die Eier köstlich macht. Kaffee, alles Kaffee und eine Probe von Suppe, alles Suppe. Das ist die Auswahl eines Bäckers. Eine weiße Tasse bedeutet eine Hochzeit. Eine nasse Tasse bedeutet Ferien. Eine dicke Tasse bedeutet eine besondere Verordnung. Eine einzelne Tasse bedeutet ein erstklassiges Arrangement zwischen der Schublade und dem Platz, der offen ist. Das Manuskript von Tender Buttons ist ein gebundenes Heft. Die Seiten sind quer und mit großer Platzverschwendung beschrieben. In einer wilden, stark nach rechts geschwungenen Schrift mit zum Teil ausladenden Ober- und Unterbögen. Die Wildheit der Schrift legt einen exaltierten Zustand der Autorin nahe. Während jenes mittleren Zeitabschnitts hatte ich diese beiden Arbeitsvorgänge, die auf die Kompositionsidee zurückverweisen. Die Idee vom Porträtieren und die Idee von der Wiedergeburt des Wortes. Ich nahm Wörter mit persönlicher Eigenart und dachte über sie nach, bis ich ihr Gewicht und ihre Ausdehnung vollständig erfasst hatte und brachte sie mit einem anderen Wort zusammen. Es war ein langsamer und qualvoller Prozess. Sie schaute, lauschte und beschrieb. Konzentrieren Sie sich bitte auf das folgende Thema. Frankreich. Ein Vorhang ist nicht verrückt. Er hat keine Art und Weise, verrückt zu sein. Er hat kaum eine Art und Weise, eine Ähnlichkeit zu erzürnen. Er hat keine Auferstehung. In der Tat besteht die Möglichkeit, dass es, wenn mehr Erstaunen zu sehen ist, als irgendetwas, das gestellt ist, sehr wahrscheinlich ist, dass das ganze System nicht zu sehr entfremdet, als verwüstet werden wird. Und doch, angenommen Sie meinen das nicht. Angenommen Sie sagen tatsächlich, dass es ein Erfolg sein wird. Angenommen Sie sagen es tatsächlich. Heißt denn das, dass Reden widersprechen ist? Heißt es nicht. Frankreich. There's a book where she seems to be keeping track of what she has written, when and where she has submitted it. Im Archiv der Universität von Yale gibt es ein Buch, in dem sie anscheinend festhält, was sie geschrieben, wann und wo sie es eingereicht hat. Eine Art Legende. Es ist deprimierend zu lesen. Sie hat ihre Texte an die typischen Magazine der amerikanischen Mittelklasse geschickt, wie McClure's oder American Century, Zeitschriften, die sie niemals publiziert hätten. American Century. Things that would never have taken her, ever. Hier und da steht mal, so und so hat es veröffentlicht. Doch das immer wiederkehrende Wort ist zurückgeschickt, zurückgeschickt. Returned. Returned. That's the big word that comes back. It's so depressing. Wo politische Rechte neu zu ordnen sein werden, da handelt es sich darum, das Volk zu belohnen für das, was es getan hat. Diese Vorstellung ist mir immer als geradezu entfernt. Wir hatten Rönnebeck sehr gern. Und außerdem zitierte er gleich bei seinem ersten Besuch etwas aus Gertrud Steins letzten Arbeiten. Rönnebeck war Bildhauer. Er machte kleine Bildnisskulpturen, und zwar sehr gute. Das Einzige, was im Schöpferischen schöpferisch ist, ist das Zeitgenössische. Als wir im Herbst wiederkamen, war Rönnebeck verändert. Vor allem hatte er eine Unmenge Fotografien von Schiffen der deutschen Kriegsmarine mitgebracht und bestand darauf, sie uns alle zu zeigen. Wir interessierten uns überhaupt nicht dafür. Lord Grey hat bemerkt, dass die Generäle, als sie vor dem Krieg vom Krieg gesprochen haben, davon, wie von einem Krieg des 19. Jahrhunderts gesprochen haben, obwohl mit Waffen des 20. Jahrhunderts zu führen. Gertrud Stein sagte, natürlich haben sie eine Kriegsmarine, Rönnebeck, das ist ja selbstverständlich. Amerika hat eine Kriegsmarine, alle Welt hat eine Kriegsmarine. Aber die meisten Leute, mit Ausnahme der Marine, finden, dass ein dickes Panzerschiff genauso aussieht wie alle. Also stellen Sie sich nicht an. Das 18. Jahrhundert schloss mit der Französischen Revolution und den Napoleonischen Kriegen. Das 19. mit dem Weltkrieg. Aber in jedem Fall war die Sache natürlich schon getan. Die Veränderung war vollzogen. Aber die Kriege machten es allen bewusst. Bald danach machte Rönnebeck eine kleine Reise nach dem Norden, um sich die Kathedralstädte anzusehen. Als er wiederkam, brachte er uns eine Reihe von Fotografien all dieser Städte in Nordfrankreich mit, aber von oben gesehen. Was ist denn das? Fragte Gertrud Stein. Und so kann man sagen, dass es der Krieg war, der die allgemeine Anerkennung des Ausdrucks der zeitgenössischen Darstellung um fast 30 Jahre vorverlegt hat. Gertrud Stein wollte im Sommer nach London gehen, um den Vertrag für Three Lives zu unterzeichnen. Rönnebeck sagte, weshalb kommen Sie nicht stattdessen oder lieber noch vorher oder gleich nach Deutschland? Weil ich, sagte Gertrud Stein, die Deutschen nicht leiden kann. A Valentine to Sherwood Anderson, idem the same. I knew too that through them, I knew too that he was through. I knew too that he threw them. I knew too that they were through. I knew them. I knew to them. What do I see? A very little snail, a medium-sized turkey, a small band of sheep, a fair orange tree, all nice wives are like that. Listen to them from here. Oh, you did not have an answer? Here? Yes. A very Valentine. Very fine is my Valentine, very fine and very mine. Very mine is my Valentine, very mine and very fine. Very fine is my Valentine and mine. Very fine, very mine and mine is my Valentine. When we came to Bérignac, there was one pear, one plum, and one apple tree in the garden, and all of them were old. Als wir nach Bérignac kamen, gab es einen Birn, einen Pflaumen und einen Apfelbaum im Garten. Der Pflaumenbaum wurde gleich entfernt und wir taten alles, um den rosafarbenen Birnbaum zu retten. Den hervorragenden Apfelbaum haben wir gelassen. That left one excellent large apple tree. Gertrud Stein nannte ihn immer den Kern des Ganzen. Gertrud Stein spoke of it as the nucleus. 1923 beginnen ihre Sommeraufenthalte im Rhonetal in der Gegend um Belley. Im Jahr 1929 finden Gertrud Stein und Alice B. Toklas das Haus ihrer Träume in Bérignac. Neben Picasso, Hemingway, Sherwood Anderson und vielen anderen kam auch Thornton Wilder häufig zu Besuch. Jene, die Gelegenheit hatten, Miss Stein im täglichen Leben zu Hause zu sehen, werden niemals ihre beeindruckende Meditationspraxis vergessen. Jeden Tag, zu einer bestimmten Zeit, setzte sie sich dazu etwas abseits. Im Bérignac saß sie in ihrem Schaukelstuhl und blickte auf das von ihr so oft beschriebene Tal, einen ihrer beiden Hunde auf dem Schoß. Wie sie es ihr ganzes Leben lang praktiziert hatte, verfolgte sie konsequent in Gedanken ein Thema, das sie genau dort wieder aufnahm, wo sie es am vorigen Tag verlassen hatte. I think this all has to do with the concept of the moment. Die Aufgabe der Kunst ist es, in der konkreten Gegenwart zu leben. Das heißt, in der vollkommen konkreten Gegenwart. Und diese vollkommen konkrete Gegenwart vollkommen auszudrücken. Recipe for hashish fudge was given me by Brian Geisen. Rezept für Haschischkonfekt, ideal für Regentage. This is the food of paradise, Baudelaire's artificial paradise. Dies ist Essen aus dem Paradies, aus Baudelaires künstlichem Paradies. Eine unterhaltsame Erfrischung für die Damen vom Bridge Club. Take one teaspoon black peppercorn, one whole nutmeg. Four average sticks of cinnamon. Man nehme einen Esslöffel schwarzen Pfeffer, eine Muskatnuss, vier Zimtstangen, einen Teelöffel Koriander und zerstampfe alles im Mörser. Jeweils eine Handvoll Datteln, getrocknete Feigen, Mandeln und Erdnusskerne hacken und vermischen. Einen Bund Cannabis sativa zu Pulver zerstoßen, damit die gemischten Früchte bestäuben und verkneten. Man genieße es mit Vorsicht. Zwei Stücke sind vollkommen ausreichend. Pigeons on the grass, alas. Pigeons on the grass, alas. Short, longer grass, short, longer, longer, shorter, yellow grass. pigeons, larger pigeons on the shorter, longer yellow grass, alas, pigeons on the grass. If they were not pigeons, what were they? If they were not pigeons on the grass, alas, what were they? He had heard of a third and he asked about it. It was a magpie in the sky. If a magpie in the sky, on the sky, cannot cry, if the pigeon on the grass, alas, can, alas, and to pass the pigeon on the grass, alas, and the magpie in the sky, on the sky, and to try, alas, on the grass, alas, the pigeon on the grass, the pigeon on the grass, and alas. They might be very well, very well, very well, they might be. They might be very well, they might be very well, they Lucy let Lucy, Lucy Lily, Lily Lily Lily Lily Lily let Lily Lucy, Lucy let Lily let Lucy Lily. Four Saints in three acts, an opera to be sung. Konzeption vom Stück als Landschaft. Play as a landscape. The play as landscape, that began once she spent summers in the Bugey. Die Idee vom Stück als Landschaft entstand, als sie die Sommer im Bugey verbrachte, wo sie immer und immer wieder Landschaft sah. Sie war zwar schon in Spanien und Italien durch Landschaften gereist, aber hier verbrachte sie die Sommer immer am selben Ort und wurde mit der Landschaft vertraut. In the same place and familiarizing herself with the landscape. Not that the play as landscape is about that landscape, not at all. Der Begriff ist im Grunde schrecklich einfach. Man steht irgendwo, blickt in die Landschaft und was sieht man? You stand somewhere, you look at the landscape. What do you see? Everything alles zur selben Zeit. Nicht erst dies und dann jenes, sondern es ist alles jetzt und zugleich da. Egal, ob es gleich bleibt oder ob es sich bewegt. And everything in it is the same and everything in it is moving. Four Saints in Three Acts beginnt mit den Schwierigkeiten der Autorin, ihr Stück zu beginnen. Sie schildert, wie sie vor der Landschaft sitzt und Heilige in sie hinein imaginiert. Neben der heiligen Teresa von Avila und dem heiligen Ignatius von Loyola als Hauptpersonen treten zahllose andere Heilige auf, die sich auf eine heitere Weise sinnlos im Raum bewegen. Es stellt sich der Eindruck von etwas kaum Voranschreitendem ein oder von etwas, das voranschreitet und dann wieder zurückschreitet oder auf der Stelle steht oder kreist. Schreiben ist weder sich erinnern noch vergessen, weder Anfang noch Ende. Der Biograf Stephen Watson schildert, wie Gertrude Stein und der Komponist Virgil Thompson das Thema von Four Saints in Three Acts gemeinsam entwickelt haben. They first of all decided that they would do something that had a kind of large mythical subject matter. Gertrude Stein said, well, let's do it about George Washington. Zunächst entschieden sie sich, eine große mythische Sache zu machen. Nehmen wir George Washington, sagte Gertrude Stein. So we can't do that. Doch Virgil lehnte ab. So then he proposed doing a work that reflected their life in Paris in the 20s. Er schlug vor, etwas über ihr Leben in Paris in den 20er Jahren zu machen, über diese Gemeinschaft von Künstlern. And that became transformed into something about saints. Es wurde dann ein Stück über Heiligen. Diese Transformation erklärt sich daraus, dass Heilige und Künstler beide sich einer Sache geweiht haben, die nicht materiell ist und außerhalb ihrer selbst liegt. So in a way, the avant-garde in Paris were the saints of the art world. Die Pariser Avantgardisten waren also gewissermaßen die Heiligen in der Welt der Kunst. Es ist sehr nett, eine Berühmtheit zu sein, eine wirkliche Berühmtheit, die entscheiden kann, wen sie zu treffen wünscht und es auch sagen kann. Und sie kommen oder sie kommen nicht, wie man es wünscht. Ich habe mir nie vorgestellt, dass es mir passieren könnte, solch eine Berühmtheit zu werden. Und als es kam, gefiel es mir. She needed to make sure that her friends were devoted. And she needed that kind of devotion. Sie brauchte die Sicherheit, dass ihr die Freunde ergeben waren. Und es funktionierte, weil sie die Fähigkeit hatte, es sich zu holen, wenn sie es brauchte. When she needed it, and she was able to use what it was she got. And if you read some of her work that seems the most cryptic, liest man einige ihrer rätselhaftesten Texte, so kann man darin viel von ihrer Anspannung, Traurigkeit, ihrem Kummer und ihrer Unsicherheit heraushören. The sadness, the grief, the insecurity, Selbstzweifel finden sich in vielen ihrer Prosatexte. In much of her prose. And you can hear it. Was mir passierte, war Folgendes. Als der Erfolg begann, und es war ein Erfolg, verlor mich völlig. Sie kennen den Kinderreim. Ich bin ich, weil mein kleiner Hund mich kennt. Nun sehen Sie, ich kannte mich nicht. Ich verlor meine Persönlichkeit. Hier war ich plötzlich nicht einfach ich, weil mich so viele Leute kannten. Es verunsichert Sie, dass Sie Ihren Durchbruch mit der Autobiografie von Alice B. Toklas hat, einem Text, den Sie nicht als Ihr primäres literarisches Schreiben begreift. Nichts in mir verlangte nach Niederschrift. Nichts verlangte nach einem Wort. Und es war kein Wort in mir, das nicht gesprochen werden konnte. Und also war kein Wort in mir. Und ich schrieb nicht. Ich begann, mir Sorgen zu machen über Identität. Ich war immer ich gewesen, weil ich immer Worte in mir hatte, die geschrieben werden mussten. May I have the attention of all passengers traveling on Transworld Express. Als sie 1934 zu einer Lesereise in die USA eingeladen wird, erwarten die Amerikaner die selbstbewusste, heitere, experimentelle Dichterin aus der Autobiografie von Alice B. Toklas. Und Stein gibt sie ihnen. Kurzhaarschnitt, Kostüm, Wollsocken, eine furchteinflößende lesbische Freundin namens Alice B. Toklas und ein weißer Königspudel werden die Insignien der Mother of Us All. Im Land der Campbells Suppendosen und Universal Copyrights verwandelt sich die Mutter der Avantgarde in eine Ikone. Gertrude Stein aus der Perspektive der Pop-Art. Das Prinzip Wiederholung, die Massenreproduktion von literarischen Phrasen, das Entindividualisierte der Figuren, die Publicity-Gipsfigur des eigenen Selbst. Andy Warhols Satz, ich will eine Maschine sein, ist bei ihr vorweggenommen. Und nach dem, was wird anders nach dem, was anders wird, und was wird anders nach dem, und nach dem, und was wird anders, und nach dem, und was wird anders nach dem? Ich weiß, ich bin die wichtigste Schriftstellerin, die heute schreibt. Einstein war der schöpferische philosophische Geist des Jahrhunderts und ich bin der schöpferische literarische Geist des Jahrhunderts. Die Fotos zeigen sie als selbstbewusstes Genie in Herrscherposen. Sie genießt den Ruhm, aber auch das Gefühl, nach 30 Jahren des Exils wieder heimischen Boden betreten zu haben. Das Forcierte ihres Images aber hat eine Kehrseite. So kommt die Depression durch die Hintertür. Vielleicht ist das an ihr amerikanisch, die Haltung, dass alles machbar sei, auch die eigene Biografie. Man kam scharenweise von der nahen Universität, um mir zuzuhören. Einer der über Südstaaten-Autoren schreibt, fragte mich, ob ich gesagt hätte, was einer von ihnen gesagt hat, dass ich es gesagt hätte. Ich sagte, natürlich könne ich mich nicht erinnern, aber wenn einer sagt, ich hätte gesagt, was er sagt, dass ich es gesagt hätte, dann sagte ich, sei es sehr wahrscheinlich, dass ich es gesagt hätte. Da Amerikaner im Allgemeinen akkurat sind, Franzosen sind viel weniger akkurat in Bezug auf das, was man gesagt hat. Sie war absolut sicher. Sie liebte Publikum, sie beantwortete gern Fragen und dann sauste sie wieder ab. In der Limousine von irgendjemandem. In somebody's limousine. Handlesesitzung mit Samuel Stewart, 1939. Gertrude schob ihren Stuhl zurück und sagte, jetzt gehen Sammy und ich in den Garten und lesen Hände. Nachdem sie mir aus der Hand gelesen hatte, las ich aus ihrer. Sie bestand darauf. Ich sah eine fast männliche Hand mit physischen Fingern und einer einzigen langen Beziehungslinie, und einer Lebenslinie, die erschreckend scharf ein oder zwei Jahre nach 70 abbrach. Zwischen dem Alter von 20 und 35 hatte sie viele kleine Querlinien, Sterne und Kreuze von Kämpfen und Konfusion. Und danach verlief ihre Schicksalslinie gerade und sicher. Wieder bis zu einem Punkt um die 70. »Sie halten jetzt etwas zurück, nicht wahr, Sammy?« sagte Gertrude mit strenger Stimme. Sie können mir ruhig diese Sache mit der 70 sagen, ich sehe sie selbst. Und das gibt mir noch 6 oder 7 gute Jahre, aber eine Menge, oh sehr eine Menge zu tun. Und die Frage ist, kann ich es tun? Die deutschen Soldaten interessierten sich sehr für Butter. Hitler hatte sie gefragt, ob sie Butter oder Kanonen wollten, und hatten sie nicht die richtige Antwort gegeben? Eines Tages kam ein deutscher Soldat auf der Suche nach irgendetwas Essbarem in den Laden. Er zeigte auf den riesigen Butterblock und sagte, ein Kilo. Ein Kilo? Rief der Verkäufer. Der Deutsche nickte ungeduldig. Unwrapping one end of the package, the German walked out of the shop. From the open door where I was standing, beim Verlassen des Ladens öffnete der Deutsche die Verpackung. Von der offenen Tür aus sah ich ihn in die Butter beißen. Offensichtlich war es nicht das, was er erwartet hatte, denn mit einer heftigen Bewegung warf er sie über die Mauer. Die Leute kamen und guckten. Niemand rührte sie an. Ich meine, Hitler sollte den Friedensnobelpreis bekommen, weil er alle Elemente des Streits und des Konflikts aus Deutschland entfernt. Indem er die Juden, die Demokraten und linken Elemente hinauswirft, wirft er all das hinaus, was zur Unruhe beiträgt. Das bedeutet Frieden. Ihren denkwürdigen Vorschlag, den sie 1934 in einem Interview mit dem New York Times Magazine machte, erklärt Gertrude Stein wenig später darauf als ein Beispiel für ihren schwarzen Humor. Kein schwarzer Humor ist es jedoch, als sie Weihnachten 1941 beginnt, die Reden des Marshal Pétain zu übersetzen. Parole au Français. Vielleicht war es Sorge um Frankreich, was Gertrude Stein veranlasste, mit dem Vichy-Regime zu sympathisieren. Vielleicht war es auch Schutzbedürfnis. Denn als Jüdin waren Gertrude Stein und Alice B. Toklas im besetzten Frankreich in Lebensgefahr. And Gertrude began and wrote an introduction and began translating them. That she continued beyond a certain point. Dass sie mit der Übersetzung über einen bestimmten Punkt hinaus weitermachte, noch als die antisemitischen Gesetze in Frankreich erlassen wurden, ist schwer zu verstehen. Das lässt sich nicht entschuldigen. Am Ende musste sie wirklich überzeugt werden, dass sie damit aufhörte. They finally had to convince her to stop. We turn to a page in Charlie Barnett's musical book, and it's the war paint and fancy feathers of Cherokee. I, Harry S. Truman, President of the United States of America, do hereby appoint Sunday, May 13th, 1945, to be a day of prayer. Ich glaube, Sie sollten mal kommen und eine Deutschlandtour machen, sagte Bob Sweet. Wir gingen ins 441. Truppentransporterflugzeug Duke II. Es war ein unfehlbares Vergnügen, überall, wo wir hinkamen, jeden Offizier in Deutschland zwischen Konsternierung und Ehrfurcht hin und her gerissen zu sehen. Wir brummten dann dahin, nicht zu hoch, und ein schöner blauer Himmel. Und bald war es Deutschland, und da war der dreckige Rhein. Ich habe ihn gesehen, als ich 19 Jahre alt war, in den Ferien, und das war lange her. Als wir nach Berchtesgaden kamen, war ich überrascht, so ein sommerfrisches Dorf zu sehen. Und überhaupt nicht abgesondert oder geheimnisvoll. Und dann kletterten wir alle in unsere Wagen und ab ging's mit uns zu Hitler. Das war aufregend, dort zu sein. Die anderen Häuser waren zerbombt, aber das von Hitler war es nicht. Und da waren wir vor diesem großen Fenster, von dem aus Hitler die Welt beherrschte. Ein Haufen von einfachen, fidelen, frohen GIs. Gertrude Steins Großeltern väterlicherseits stammten aus Weigergruben im Badischen und waren 1841 in Baltimore an Land gegangen. Die Großeltern mütterlicherseits stammten aus Fritzlar bei Kassel und waren 1821 in die USA gekommen. Ihre Familie war deutsch-jüdisch und das gab ihr das Bewusstsein, von der amerikanischen Norm abzuweichen. Fräulein Torkles und ich saßen gemütlich und in unserem Element in Gartenstühlen auf Hitlers Balkon. Es war komisch. Es war völlig komisch. Es war mehr als komisch, es war absurd. Und doch so selbstverständlich. Wir versammelten uns und zeigten mit dem Finger, wie Hitler gezeigt hat. Gertrude verbrachte ihre frühe Kindheit von 1875 bis 79 in Wien. Ihre erste Sprache war Deutsch, ihre zweite wurde Französisch. Im Alter von 29 verlässt sie die USA für immer und geht ins französische Exil. Ihr einziges Wiedersehen mit Amerika ist 1934 anlässlich ihrer Lesereise. Sergeant Ray McKinley and the crew chiefs with a musical salute to one of G.I. Joe's favorite characters, Peggy the Pinup Girl. Schließlich ist jeder, das heißt jeder, der schreibt, daran interessiert, in sich selber zu leben, damit er sagen kann, was in ihm drin ist. Darum müssen Schriftsteller zwei Länder haben. Eins, wohin sie gehören, und eins, in dem sie wirklich leben. Das zweite ist romantisch, es ist getrennt von einem selbst. Es ist nicht wirklich, aber es ist wirklich da. My name is June and very, very soon the trail of the lonesome pine. Yes, you love this song, yeah. My name is June and very, very soon on the trail of the lonesome pine. Her silly song. Yeah, I think she was like a saint for me. Sie war wie eine Heilige für mich. And there is, I think that the word saint is quite nice. I'd never thought about it, but there is a sort of saintly thing in accepting. In der Tat liegt etwas Heiliges darin, eine schöpferische Erfahrung zu akzeptieren, wie sie über dich kommt und mit dir macht, was sie macht. And I think that's mir ist das mit Gertrude Stein so passiert. Gertrude Stein really was sie war meine erste große Erschütterung in der Literatur. In literary language. Baby precious, sweet and mine. Baby precious all the time. Baby precious, darling wife. I do love with all my life. Baby precious, tender and true. Little hubby is all for you. Baby precious, lovely wife. Baby precious, sweet my wife. There's an interesting story. I can't remember who told it, but a young male friend of theirs. Einmal hat sie ein junger Freund in Billigneur besucht. Er und Gertrude hatten einen Ausflug mit dem Auto gemacht und angehalten, um die Landschaft anzuschauen. And it stopped to look at the landscape. And Gertrude grew meditative and she said, Gertrude wurde nachdenklich. Sie sagte, lass uns zurückfahren. Ich werde unruhig, wenn ich zu lange von Alice fort bin. They were never apart. Repeating then is in everyone. In everyone, their being and their feeling and their way of realizing everything and everyone comes out of them in repeating. Der offene Weg und der sich schließende Weg. Der offene Weg ist nicht der Ursprung dessen, was interessant ist. Die Wortarten sind nicht die gleichen. Sie haben doch einen Ursprung. Everyone, whoever was or is or will be living, ihre Handlinien gaben ihr Lebensalter präzise an. 72 Jahre. Gertrude Stein liebte Prophezeiungen und sie hatte recht behalten. 1939 hatte sie in ihrer Hand 6 bis 7 Jahre gelesen, die ihr noch bleiben sollten. Sie starb im Juli 1946. Ich saß neben ihr und sie sagte am frühen Nachmittag zu mir, was ist die Antwort? Ich schwieg. In dem Fall, sagte sie, was ist die Frage? Dann, später am Nachmittag, rollten sie sie auf einer Liege in den Operationssaal. Und ich sah sie nie wieder. Alice B. Toklas konvertierte nach Steins Tod zum Katholizismus, um ein Jenseits zu haben, in dem sie wieder vereint sein könnten. Eines an die Seite eines anderen zu platzieren. Und sie beide haben etwas, das in ihrer Farbe ist. Das zu tun und nicht ermatten, ist dann zu schauen und das preisgegeben sehen, was es haben wird, wenn es verbleibt, wo es sein soll. Dies ist nicht närrisch. Es ist ein Teil aller Ablenkung. Es ist die Absicht aller Abweichung. Es ist das Maß aller Sprache. Ich bin ich, weil mein kleiner Hund mich kennt. Die Schriftstellerin Gertrude Stein. Feature von Oliver Sturm. Mit Gertrude Stein, Alice B. Toklas, Robert Bartlett Haas, Ulla Idaido, Edward Burns, Bruce Kellner, Brenda Weinappel und Stephen Watson. Es sprachen Svetlana Schönfeld, Astrid Meyerfeld, Leslie Moulton, Kathleen Gablich, Fried Hömptrock und Christian Berkel. Ton Katrin Witt, Martin Selig. Regieassistenz Eve T. Brucke. Regie Oliver Sturm. Redaktion Renate Jurzig. Eine Produktion der Feature-Abteilung des SFB-URB mit dem Deutschlandfunk, Westdeutschen Rundfunk und dem Südwestrundfunk. 2001.